Rousseau von Friedrich von Schiller. Monument von unsrer Zeiten Schande, ew'ge Schmachschrift deiner Mutterlande, Rousseaus Grab, gegrüßet seist du mir. Fried und Ruh den Trümmern deines Lebens, Fried und Ruhe suchtest du vergebens, Fried und Ruhe fandst du hier. Wann wird doch die alte Wunde narben? Einst war's finster und die Weisen starben, nun ist's lichter und der Weise stirbt. Sokrates ging unter durch Sophisten, Rousseau leidet, Rousseau fällt durch Christen. Rousseau, der aus Christen Menschen wirbt.